Tja, Lieben, ich grüße euch ganz herzlich willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute ist mal wieder eine ganz besondere Nacht bei uns, denn wir haben einen Gast, wir haben einen Stargast, der euch jetzt eine Stunde lang Rede und Antwort stehen wird. Ich begrüße ganz herzlich Hans Meiser. Hallo, hi. Guten Abend oder guten Morgen oder was sagt man eigentlich diese Uhrzeit? Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben uns gerade geeinigt, dass wir uns duzen, was mir noch ein bisschen schwer fällt, aber im Laufe der Sendung wird das, glaube ich, wird das schon klappen. Du hast wahrscheinlich einen ganz anstrengenden Arbeitstag hinter dir. Was hast du heute gemacht? Also ich denke, ganz viele Menschen haben einen ganz anstrengenden Arbeitstag hinter sich in so während des Tages. Was habe ich heute gemacht? Ich bin heute Morgen aufgestanden, wie viele andere auch. Um wie viel Uhr? Also ich versuche immer erst um 10 Uhr im Büro zu sein. Das klingt natürlich sehr komfortabel, aber wir arbeiten halt abends meistens bis 8, 9, 9, manchmal auch noch später. Und dann habe ich um 10 Uhr einen Termin gehabt, um 10:30 einen Termin gehabt, um 11 einen Termin gehabt, dann haben wir um 12 Uhr Konferenz gemacht für die erste Sendung, anschließend die für die zweite Sendung. Dann sollte ich ein Interview machen, die Kollegin ist nicht erschienen, sie wird schon wissen warum. Da war dann ein bisschen Zeit und dann, ja, dann gehe ich in die Maske um 3, gehe zu meinen Gästen, unterhalte mich mit denen. Dann Sendung, live dann Sendung live. Ja. Wir machen ja fast jeden Tag, also Montag, Dienstag, Mittwoch eigentlich immer live und anschließend wird um 18 Uhr, 18.30 Uhr gibt es eine Aufzeichnung. Und dann wird noch so ein bisschen hinterher mit den Gästen gequatscht und geflöhnt, manchmal mehr. Manchmal gebe ich zu, auch weniger. Also es war eine ganze Menge Stoff. Umso mehr freue ich mich, dass du jetzt hier bist. Zumal du ungewöhnliche Zeit. Zumal du morgen früh schon wieder um 6:30 nach München oder Stuttgart fahren musst. Nee, um 2 fahre ich nach Düsseldorf ins Hotel. Morgen früh muss ich um 6:30 aufstehen und um 8:30 fliege ich nach Friedrichshafen an Bodensee. Also tolle Sache, ich freue mich. Ich erkläre euch jetzt, wie wir das machen. Ihr könnt jetzt eine Stunde lang hier anrufen und Hans Meiser das fragen, was ihr ihn schon immer mal fragen wolltet. Telefonnummer, die bekannte 0180-5678-111 und per Fax erreicht er uns unter 0180-5678-110. Ich mache folgenden Vorschlag, bevor jetzt die Anrufer zu Wort kommen. Sprichst du mit dem ersten Gast, der da heißt? Nee, gibt es jetzt 9 Domian-Fragen. Oh Gott. 9 Domian-Fragen mit der Bitte um eine kurze Antwort. Ja. Und wir können das vielleicht daher noch ein bisschen vertiefen oder auf das eine oder andere Thema nochmal eingehen. Erste Frage, was findet Hans Meiser besonders sexy an sich? Oh Gott. Das weiß ich nicht. Ich kann mich selbst, ich gucke auch nicht auf diesen rechten Monitor, da, weil ich erschrecke, wenn ich mich selbst sehe. Ich weiß das nicht. Weiß ich nicht. Was magst du an deinem Körper überhaupt nicht? Ich habe hier oben habe ich so eine Warze. Da. Kann man hier nicht sehen, aber nee, Gott sei Dank nicht. Er hat deswegen einen. Trage ich immer mit Brille mit breitem Rahmen und ich denke, das kannst du wegmachen lassen, aber das tut bestimmt weh und dann blutet das und. Nee, mag ich nicht. Fimschig ist er auch noch, sagen wir hier in Köln. Was? Fimschig. Was heißt das denn? Ein Weichei. Ich bin ein Weichei, klar. Hans, was bereust du in deinem Leben? Für was schämst du dich? Ach, ich schäme mich eigentlich für so manche Sendung, die ich gemacht habe und die ich vielleicht besser nicht gemacht hätte haben sollen. Was war das? Konjunktiv 2 oder sowas? Oder Konditionalzahl? Und es gibt natürlich so ein paar Sachen in meinem Leben, die auch nicht so besonders glänzend waren. Also ich habe ein relativ miserables Abitur gebaut, zum Beispiel. Weil es gab viel wichtigere Dinge als Schule und Schularbeiten machen und Mathe-Abi 5. Das sind ja harmlose Sachen. Klingt so ein bisschen kokettierend, aber es ist einfach so. Und ja, es gibt vieles. Ich bin auch schon mal bei Rot über die Ampel gefahren und das ist besonders gut. Vor was ekelst du dich? Ich ekel mich... Und alle Hundefreunde und Gerd Hauke mag es mir nachsehen, ich ekel mich vor Hundescheiße. Entschuldigung, wenn ich das so ausdrücke. Und ich bin Hundeliebhaber, dass man die Köter immer dorthin machen lässt, wo wir langlaufen, verstehe ich überhaupt nicht. Und bin auch gern bereit, Streit anzufangen mit Hundefreunden. Warst du schon mal bei einer Hure und hast mit der Sex gemacht? Nee. Für welche Mindeststrafe plädierst du bei Kindesmissbrauch? Das Thema hatten wir jetzt gerade. Also die Todesstrafe gibt es Gott sei Dank in Deutschland nicht mehr, sonst würde ich dafür plädieren. Aber ich denke, diese Menschen und überhaupt beim Missbrauch, die gehören weggesperrt und wirklich ganz weggesperrt und nicht nach 15 Jahren oder 12 Jahren oder manchmal nach 5 Jahren schon wieder freigelassen. Mhm. Da bin ich ziemlich radikal. Wenn du einen Tag lang eine Frau sein könntest, was würdest du tun? Ich war schon mal eine Frau, zwar nicht natürlich sexuell oder so, aber sondern in der Rolle von der Dame Edna. Und ich habe festgestellt, es ist furchtbar schwer, Frau zu sein. Ich brauchte allein 4 Strumpfhosen, die erste dann saß und nicht zerrissen ist. Ich würde gerne versuchen, wenn man mich nicht erkennt, als Frau die Erfahrung zu machen, die offensichtlich Frauen nur machen, dass Männer sie angrapschen, anstarren und wirklich mit den Augen und mit den Worten auch schon missbrauchen. Und das ist ja schon genauso schlimm, denke ich, als wenn sie es tatsächlich hätten. Hattest du schon mal ein erotisches Erlebnis mit einem Mann? Nee. Und die letzte Frage, was würdest du Gott fragen? Meinst du nicht, er sagt mir was, ohne dass ich frage? Weiß ich nicht. So, meine Lieben, jetzt seid ihr am Zug und der Erste, der jetzt angerufen hat, ist Tom und Tom ist 23 Jahre alt. Hi. Hallo. Tom. Hallo. Deine Frage an Hans Meiser. Ja, Hans war ja der Erste, der, ich glaube, einer der Ersten, der so eine Talk schon mal geleitet hat im deutschen Fernsehen, was jetzt ja richtig ist. Mich würde mal interessieren, das hat sich ja ziemlich weit entwickelt bis jetzt. So, es gibt ja, glaube ich, 10 oder 11 Talkshows jetzt am Tag, wie er das so sieht, weil bei ihm ist es ja noch immer ziemlich fair gelaufen, bis, also so wie ich es mitbekommen habe. Und die anderen Sachen, da, wenn man dann Familien zusammenführen will, ist es ja meistens so, dass die eher auseinandergezwistet werden. Ich möchte jetzt nicht, ich sag mal du, auf Kollegenschelte irgendwie provozieren, aber ich glaube einfach, dass es eine komische Richtung gegangen ist jetzt, diese Talkshows. Und die erste Frage wäre halt, welche Intention hast du gehabt, das zu machen? Und die andere, wie siehst du diese Talkshow, wie soll ich das sagen? Also was jetzt halt abläuft in dieser Talkshow-Sache? Also weißt du, Tom, erstmal, es sind glaube ich weitaus mehr als 11 Talkshows, weil die ersten sind schon wieder gestorben und sind irgendwo im Orkus der Mediengeschichte verschwunden, warum auch immer, ich weiß es nicht. Wir haben damals angefangen, natürlich kam die Idee aus Amerika und die ist also nicht von mir erfunden oder von dem damaligen Geschäftsführer von RTL oder Programmdirektor von RTL erfunden worden. Wir haben gesagt, wir machen so etwas wie in Amerika und ich sollte es eigentlich so machen wie in Amerika und dagegen habe ich mich geweigert. Also Vorbild war zum Beispiel Oprah Winfrey, falls sie jemand kennt, und ich habe gesagt, ich bin nicht Amerikaner, ich bin nicht Frau, ich bin nicht schwarz, ich bin nicht klein, ich bin nur genauso dick wie sie. Das reicht aber nicht, um so ein Format einfach nach Deutschland zu transportieren. Und wir haben eine andere Sprache, wir haben einen anderen Umgang miteinander. Eine andere Mentalität. Eine andere Mentalität. Und dann war das zunächst mal gar nicht erfolgreich, die ersten 4 Wochen, und plötzlich wurde es erfolgreich. Und was erfolgreich ist, wird nachgeahmt. Das ist bei irgendwelchen Modeshirts genauso wie bei Schuhen, wie bei Autos und eben auch bei Fernseh- und Hörfunkprogrammen. Ich glaube, du hast auch eine ganz dezidierte Meinung zu dem ARD-Kollegen Fliege, ne? Also ich habe zu dem ARD-Kollegen Fliege eigentlich gar keine Meinung. Nur ich denke, der macht seinen Job, ich mache meinen Job. Nur ich kann es überhaupt nicht ab, wenn jemand über einen anderen Kollegen, zum Beispiel was Quotenverhältnisse angeht, irgendetwas sagt. Er hat es in einer WDR-Hörfunksendung gemacht. Er hat einfach Daten verbreitet, die so gar nicht stimmten. Mhm. Und daraufhin angesprochen habe ich gesagt, komm, da reicht eine Klatsche, dann ist das Ding gegessen. Das wird jetzt immer zitiert und wird als so eine Art Feindeskampf ausgetragen. Ich habe Herrn Fliege nie getroffen. Ich muss ihn auch nicht treffen. Jeder hat seinen Brit und aber ich glaube, die Frage von Tom, glaube ich, zielt auch darauf hinaus. Im Moment bemerkt man ja eine Entwicklung bei den Talkshows, wo es einem schon mulmig wird, wenn so richtig dreckige Wäsche gewaschen wird vor laufender Kamera. Wie findest du das denn? Ich habe damit meine Probleme, nur ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe auch schon Sendungen gemacht, ich habe es gerade schon mal gesagt, die ich möglicherweise nicht mehr nochmal hätte machen wollen, dieser Art und Weise. Eure Stühle sind unbequem. Ja, tut mir leid. Du musst jetzt durchhalten, eine Stunde. Der ist auch durchgesessen übrigens, dieser Stuhl hier, aber das ist ja egal jetzt. Und mit diesem schmutzigen Wäschewaschen, also auf der einen Seite ist es originär. Es ist nicht originell, aber es ist originär, weil die direkt Betroffenen miteinander reden oder schreien oder sich in die Köpfe einschlagen, zumindest verbal. In Amerika soll es auch schon anders gewesen sein. Auf der anderen Seite denke ich, ein guter Moderator kann sehr wohl eine solche Sendung machen. Er muss nur versuchen, in irgendeiner Form die Form zu wahren. Mhm. Nur was tut er, wenn seine Gäste sich daran nicht halten? Und ohne, also ich habe heute einen Gast gehabt, der hat ständig ein Wort gebraucht, das man mit V oder F schreibt, wie auch immer. Und ich habe mehrfach gesagt, bitte dieses nicht. Und er hat dann ist immer noch gesteigert. Ich glaube, da hat man keinen Zugriff mehr. Es wird sicher nicht mehr sagen, sehr lange dauern, dann haben wir in Deutschland auch die Schlägerei vor der Kamera. Über Jerry? Genau. Genau, ja. Meinst du das auch? Ich habe es für Arabella einmal gesehen, wo ich dachte, oh je, jetzt geht's los. Also das wird es bestimmt geben in Deutschland. Aber würdest du das mitmachen in deiner Sendung? Nein, das nicht machen. Ja. Also ich sag nochmal, natürlich habe ich Sendungen gemacht, wo es auch bis an den Rand ging. Mhm. Und wo ich hinterher rausgegangen bin, ich glaube, ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Redaktion, ob die ihr Verhältnis zu mir auch so sieht, weiß ich nicht. Und wo ich gesagt habe, Freunde, das geht einfach nicht. Wir können das nicht machen. Mhm. Aber also es ist ich interpretiere das jetzt, was du sagst, dass bei euch trotz der vielen Sendungen auch eine ständige Sensibilität da ist, wie weit ist es moralisch vertretbar, was ich mache. Ich will mich gar nicht reinwaschen, überhaupt nicht. Nur, was mir manchmal ein bisschen wehtut, oder wo ich denke, mein Gott, warum ist das so? Viele Kritiker beschäftigen sich wohl mit dem, was auf dem Schirm passiert, und nicht mit dem, was hinter dem Schirm passiert. Das ist in der Redaktion vorher und hinterher. Meine Redakteure, das sind wirklich in der Meiser-Redaktion zu 90%, haben die ein abgeschlossenes Hochschulstudium, im Gegensatz zu mir. Die machen sich da wirklich Gedanken, und es gibt sehr viel, nennen wir es einfach Streit in der Redaktion. Kampf um Themen, und wie packe ich es an und wie packe ich es nicht an. Und ich schlage mal vor, ich denke, so muss es sein. Ja, dass wir jetzt noch mehr Leute zu Wort kommen lassen, ja, und dass wir nicht so viel. Ganz kurz nochmal, warum macht man dann so eine Sendung? Warum fängt man sowas an? Das hätte mich jetzt mehr wesentlich interessiert. Warum er das damals gemacht hat? Ja, einfach eine Talkshow machen, aus welchem Grund heraus? Einfach nur um Quoten zu erzielen, glaube ich nicht bei ihm, aber generell um was zu bewirken. Tom, ich muss dich da entschuldigen, enttäuschen. Natürlich auch, um Quoten zu erzielen. Nur das wird immer so als Negativum hingestellt. Wenn die Frankfurter Allgemeine Zeitung keine Auflage hat, und die Auflage, das sind die Quoten, bei uns wird es ja auch eingestellt, nicht? Aber ich habe es damals gemacht. Ich habe 9 Jahre lang, ich bin ausgebildeter und gelernter Nachrichtenredakteur, und ich hatte nach 9 Jahren Nachrichtenpräsenz jeden Tag 3 bis 4 Mal auf dem Bildschirm. Ich wollte nicht mehr. Ich wollte eigentlich Hörfunk machen, wieder in der Anonymität versinken. Er ist völlig ausgeflippt, als er gerade hier in unsere Studios kam. Das sind ja hier Hörfunkstudios. Ja. Das war so die Das war für mich so Back to the Roots, Arthur Haley beim WDR oder so ähnlich. Okay. Und das ist was ganz Tolles wieder. Lieber Tom, okay? Ja, klar. Alles klar. Ich habe mehr gefragt, aber ist okay. Okay, alles tschüss. Bis dann, ciao. Es geht weiter mit Markus. Und Markus ist 26. Markus. Hi. Hallo Hans. Hallo Markus. Ja, ich bin ein riesengroßer Talkshow-Fan gewesen. Gewesen? Ja, in den vergangenen Jahren. Ich habe als Kneipier gearbeitet. War es wunderschön, wenn man den Laden nachts um 3 oder 4 abgeschlossen hatte, kam nach Hause. Niemand mehr da, den man anrufen kann um die Uhrzeit, also Fernseher an. Da kam die Wiederholung auf RTL, Sat.1 etc. von den Talkshows. Die ich ja auch immer angucke nachts. Die ich nicht mehr angucke, weil es mir einfach zu doof geworden ist. Ich bin auch der Meinung meines Vorgängers, die Talkshows von vor 2, 3, 4 Jahren, auch Hans Meiser 95 ist nicht mehr Hans Meiser 98. Stimmt. Oder Hans Meiser 99. Stimmt. Was ich leider nicht gut finde. Was kritisierst du denn konkret? Markus, sag mal konkret, was du kritisierst. Dann kann man da vielleicht auch was konkret dann antworten. Also nicht die schwarzen Hemden oder so, nicht? Das ist Quatsch. Ich glaube, die Sendung von heute ist so ein Paradebeispiel gewesen. Ne? Heute ging es um was? Erzähl mal kurz. Also, ich habe das aber schon angesprochen, Markus. Die Sendung heute hieß, ich weiß nicht, die Themen vergesse ich gerade mal, also die Überschriften, irgendwie Frauen sind hysterisch oder was. Und wir hatten da Gäste eingeladen, das ist genau der Punkt heute, und da haben wir uns gerade draußen auch noch unterhalten, und ich habe schon fast geahnt, dass wir darauf zu sprechen können. Das war nicht mehr auf dem Teppich, das war unter dem Teppich. Und ich habe hinterher mit meiner Redaktion sehr, sehr intensiv gesprochen, und der Redaktionsleiter hat heute Abend noch um 11 Uhr angerufen. Das war wirklich, gebe ich zu, müssen wir nicht weiter darüber diskutieren, das war nicht mein Ding. Das war auch die Gäste, also wir machen live. Mhm. Und wenn die wissen, wir machen live, denke ich, versuchen manche auch noch einen Zacken zuzulegen, weil sie genau wissen, wir können ja nicht schneiden. Du hast das Problem, ich kann, wenn es zu bunt wird, die Leute rauskicken. Mhm. Du kannst es nicht. Ich kann das nicht. Mhm. Ja. Oder ja, ich habe, natürlich kann ich es auch. Ich habe 3 oder 4 Mal Gäste rausgeschickt aus dem Studio. Die Aber da muss ich schon sehr dick gekommen, ne? Ja, es war heute auch dicht dran. Markus. Wenn jemand rausgeschmissen wurde, fand ich das eigentlich immer gut. Ich habe überhaupt nichts übrig für Ilona, aber die hat in einer Sendung wirklich mal, wo es genauso abging wie heute bei Hans, hat die wirklich gesagt, wenn ich nochmal so eine Sendung machen muss, höre ich auf. Mhm. Das hat die vor laufenden Kameras gesagt. Fand ich klasse. Markus, heißt das ohne jetzt mit meinen Kollegen zu reden und so? Also ich denke, das ist Fishing for Compliments, weil es gibt Verträge und man kann nicht, und dann gibt es Konventionalstrafen, das geht einfach gar nicht. Das ist keine Entschuldigung, aber ich denke einfach, ich hätte heute zum Beispiel, ich habe glaube ich 3 oder 4 Mal Gäste rausgeschmissen. Was auch nicht gerade, es sind ja meine Gäste eigentlich. Ja. Nur ich denke, heute hätte ich das in diesem Fall auch tun müssen. Und wenn ich die Gäste mehrfach, und das war keine große Tat von mir, bitte nicht in dieser Wortwahl, und die steigern immer noch und legen noch einen drauf, und dann kommt noch das Wort mit A und F, was ich auch das hier nicht wiederhole, dann denke ich, ist zu viel. Markus, das ist der Grund meiner Frage auch eigentlich. Mhm. Man merkt es dir einfach an, Hans, wie du dich verdrehst. Wie du doch eigentlich in Situationen stehst, in denen du gar nicht stehen willst. Obwohl man eigentlich sagt, das ist der Hans Meisel, der kann doch entscheiden, wer bei ihm sitzt und wer nicht. Naja. Und das merke ich also schon seit einer geraumen Zeit, ein halbes Jahr, sage ich mal. Also von allen Talkshows, die ich abgekriegt habe, Domian und Hans Meisel sind immer noch dabei. Aber gerade bei dir, Hans, merke ich tatsächlich, dass du dich auch in der eigenen Rolle unwohl fühlst. Mehr und mehr. Markus, würde ich so nicht sagen, es gibt einfach Themen, wo ich mich sicherlich unwohl fühle. Es gibt andere Themen, da machen wir eben, denke ich, auch gute Sendungen. Wir haben gerade über eine gesprochen, die habe ich vor einem Dreivierteljahr oder Jahr gemacht, die hieß Kindheit in Nazi-Deutschland. Und das sind so Sendungen, da habe ich einfach natürlich auch einen ganz anderen Zugang zu. Ja, da sind aber auch Menschen, die was zu berichten haben. Oder wir hatten neulich eine Sendung, gestern glaube ich, war das Aufzeichnung oder live? Das bringe ich dann schon manchmal durcheinander in meinem Alter, vor allen Dingen zu dieser etwas nachschlagenden Uhrzeit. Eine Sendung, da ging es um Selbstjustiz. Ja. Das war, ich glaube, war die Aufzeichnung gestern Abend, oder war es die Live-Sendung? Das war auch eine Sendung, die natürlich einen ganz anderen Zugang hat und wo ich mich auch wirklich engagieren kann. Und wenn einer sagt Kopf ab und rüber ab, dann sage ich, Kinder, pass mal auf, langsam hier. Wir sind nicht Steinzeithöhlenbewohner, sondern wir haben gewisse Regeln und Regularien in unserem Leben eingeführt, die wir auch einhalten müssen. In welcher Verantwortung fühlst du dich eigentlich in dieser Sendung? Ja. Also mal abgesehen davon, dass ich möglicherweise auch der Chef von dieser Redaktion bin. Nur in der Sendung, wenn dieser Ball rollt, dann rollt er erstmal. Mhm. Und ich kann vielleicht durch leichte Kicks versuchen, die Richtung der Kugel mitzubestimmen. Das Problem ist, ich recherchiere nicht selbst. Mhm. Das Problem ist, ich kenne die Gäste vorher nicht selbst. Das Problem ist, ich werde, unser Vorteil ist, ich werde von der Redaktion hervorragend vorbereitet. Nur was willst du machen, wenn einer plötzlich im Kopf quasi durchdreht? Also dann Markus, kannst du nur noch versuchen, das in irgendeiner Form zu regeln. Und ich gebe zu, Markus, das Layout, oh, jetzt fall ich von dem Stuhl noch runter. Das Layout der Welt hat sich vor kurzem grundsätzlich geändert und so ein Layout einer solchen Sendung ändert sich natürlich auch. Es ändert sich deshalb, weil wir gemerkt haben, durch Zuschriften, durch Anrufe, natürlich auch durch die Quote. Aber was ist an der Quote so schlimm? Die Zeitung hat die Auflage und der Bäcker hat seine Brötchen? Ja, dann wünsche ich dir aber, dass du dem Layout noch hinterherkommst. Markus, ja, du hast gerade gesagt, dass du Domian noch guckst und Hans Meisel. Ja, wir haben jetzt in der Kneipe, muss ich gerade sagen, hatten wir sogar einen Domian-Stammtisch Montag. Ah ja, hey. Hören wir natürlich sehr gerne. Du hast du ihn mal wirklich jetzt hier also direkt am Telefon. Was würdest du dir denn so vielleicht in ein, zwei Sätzen von ihm wünschen, damit du und vielleicht auch deine Leute weiter der Sendung treu bleiben kannst? Ich habe ja immer den großen Wunsch, mal als Gast bei Hans Meisel zu sein. Aber ich habe auch immer von mir selbst gesagt, so viel habe ich gar nicht zu erzählen, dass ich bei Hans Meisel sitzen darf. Da bin ich dann lieber zu Andreas Türk gegangen oder zu Bärbel. fand ich dann witziger. Ich habe mittlerweile den Eindruck, oder ich hatte zwischendurch den Eindruck, die Gäste, die beim Coaching bei Hans Meisel rausfliegen, nicht genommen werden, treten später bei Birte Karalus auf. Also so Hans Meisel stand immer noch für so eine Art Qualität. Markus, kann ich mal einen Vorschlag machen? Ja. Also ich bin ja immer für offenes Fernsehen. Ich mache folgenden Vorschlag. Draußen sitzt meine Pressechefin, die Jutta Oellig, und die hört jetzt zu und kriegt natürlich gleich wieder rote Hände und rote Ohren, weil sie sagt, aha, jetzt hat er eine gute Idee. Ich lade dich mal ein, und zwar nicht zu einer Sendung, die kann man am Bildschirm angucken, sondern einfach mal einen Tag, was so abgeht, wie die in der Redaktion arbeiten, wie die mit den Gästen auch um die Gangart der Sendung streiten, die Redakteure, einfach um einfach mal zu sehen, was da passiert im Hintergrund. Also das ist ein tolles Angebot, Markus. Das ist ein sehr schönes Angebot. Jetzt leg mal gleich auf und du wirst gleich nochmal zurückgerufen von unserer Regie und dann kannst du das gleich abkaspern mit der Kollegin von Hans Meisel, okay? Danke, Domian. Einspruch noch für dich. Ja. Du warst mit deiner Pausenmusik. Bin, ja. Bin nicht konservativ, aber die ist scheiße. Wir bemühen uns. Tschüss. So, ihr Lieben, wenn ihr Hans Meisel was fragen wollt, was euch so auf den Nägeln brennt in Sachen Hans Meisel, ihr könnt ihn alles fragen, ob er auf alles antwortet, ist sein Ding, aber ihr könnt fragen. Ruft an 0180-5678-111 oder faxt uns ganz einfach unter 0180-5678-110. Jan, 19 Jahre alt. Hi. Hallo. Ja. Hey. Hallo Domian, das ist unglaublich. Ich bin bei dir durchgekommen. Das ist unglaublich. Ich bin ein so riesen Fan von dir. Das ist unschlagbar. Aber jetzt geht's nicht. Das ist unglaublich. Ich kann gar nicht aufhören. Mein Lieber, jetzt geht's aber gar nicht um mich heute, nein, sondern ich hab auch um ihn hier. Sehr, sehr wichtige Fragen an also, Hans los. Meisel. Ja. Den fast zweitbesten neben Stefan Raab. Also, Stefan Raab ist so ziemlich der zweite Gott. Also raus mit der Frage jetzt. Herr Meisel. Ja. Wie stehen Sie zu Drogen? Haben Sie damals mal Drogen genommen? Ich habe noch nie in meinem Leben Drogen genommen. Ich ehrlich? Doch, ich habe mal, ja, ehrlich. Wie alt bist du? 52, sieht man doch. Aber nee, ich habe mal geraucht wie ein Weltmeister. Nie Haschisch und kein Pfeifen? Nee, nee. Nicht? Nee, ich weiß auch nicht warum. Ich trinke auch kaum Alkohol. Mhm. Also ich trinke mal einen Kölsch oder so. Ich habe aber, und ich denke auch Zigaretten sind Drogen, ich habe geraucht wie ein Weltmeister, 3, 3,5 Schachteln am Tag und habe festgestellt, ich konnte mit 35 Jahren kaum noch 3 Stufen laufen, ohne zu... Oha, zu oha. Und dann war ich beim Arzt und dann hat er gesagt, mach weiter so, mit 40 bist du tot. Und dann habe ich noch 3 Jahre geraucht und habe dann aufgehört, von einem Tag auf den anderen, einfach so. Und das geht ganz einfach. Wahrscheinlich das Zeug von Charisma. Nee, überhaupt nicht. Das sieht man hier, was hier so... Deswegen trage ich schwarz. Wahrscheinlich schmeißt er sich jedes Wochenende ein paar Ecstasy-Pillen rein und geht auf die Rolle. Nee, das ist verrückt. Nee, das kann ich nie machen. Aber ich meine... Nee, also halt, mir fällt gerade was ein. Augenblick, das stimmt nicht ganz. Ich habe zu meiner Bundeswehrzeit nebenbei als Disc-Jockey gearbeitet. Mhm. 7 Tage die Woche, jede Nacht bis 3. Morgens um 7 Uhr aufstehen. Und da haben wir uns mit so Wachhaltepillen, die es dann da in der Koffeinpillen. Oder Ecstasy. Nee, Ecstasy gab es ja noch gar nicht. Derzeit noch nicht. Aber irgendein Wachhaltezeug war das. Geschmuggelt. In Holland gab es das doch bestimmt. Aber ich war in Süddeutschland in Germersheim beim Bonn. Also ein bisschen was hat er zu bieten. Das ist ja schon mal was, obwohl ich hätte sehr viel mehr erwartet, weil manchmal ihre Reaktion in ihren Talkshows, das ist unglaublich. Ich falle manchmal aus dem Sessel. Ich denke, der ist auch in einer ganz anderen Welt manchmal, aber korrekt, voll, das ist voll geil manchmal. Das ist echt. Du würdest ihm nicht unterstellen, dass er angekifft in die Sendung geht, oder was? Nein, so nicht, also es gibt bei uns vielleicht so ein bisschen im Ausklingen. Nee, Jan, es gibt bei uns in der Firma einen einzigen Grundsatz. Es gibt ein absolutes Alkoholverbot für die Sendung haben, und zwar vor der Kamera und hinter der Kamera. Alle anderen dürfen ständig trinken und so weiter. Du hast noch eine Frage, Jan? Ja, auf jeden Fall. Und zwar deine Talkshows. Ist das möglich? Ich meine, ich möchte dir nichts unterstellen, aber ist das möglich, dass du gelegentlich mal allgemein nicht ganz so ernstzunehmende Gäste etwas verarscht? Vielleicht sogar etwas krass? Weil ich bin manchmal, ich komme nicht aus dem Lachen raus manchmal. Das ist echt heftig. Ja, wenn es zur Unterhaltung dient, mag es ja angebracht sein. Aber natürlich nehme ich die auch manchmal ein bisschen auf den Arm. Also ich denke, wer im Fernsehen arbeitet und der muss erstmal bereit sein, sich selbst auf den Arm nehmen zu lassen. Und wer ins Fernsehen geht, muss auch bereit sein, dass er selbst vielleicht möglicherweise auf den Arm genommen wird. Was ich aber wirklich mich bemühe, nicht zu tun, ist Menschen auf den Arm zu nehmen. Und wir machen ja auch Sendungen über Problemfälle und Problemgeschichten. Da bin ich schon sehr, sehr wirklich ernst. Und wenn es mir passiert, und das kann schon passieren, dass man mal so ein bisschen vom Gleis rutscht. Ich habe so einen ganz kleinen Mann in Ohren. Sie genießen manchmal Ihre Überhand in Ihrer Show, oder? Bitte? Sie genießen manchmal die Überhand in Ihrer Show, oder? Nee, gar nicht. Ich mache die ja gar nicht allein, die Sendung. Ich meine, das ist kein Geheimnis, haben wir uns gerade darüber unterhalten. Beim WDR hat man diese großen Kopfhörer. Ich habe so einen ganz, ganz kleinen... Nee, pass auf, ich habe so einen ganz, ganz kleinen Mann im Ohr. Ich habe so einen ganz, ganz kleinen Mann im Ohr. Und auf diesem Mann drauf ist der Regisseur, das sind reine Regieansagen, ist der Regieassistent, das sind reine Zeitansagen und also technische Dinge eigentlich, und der Redakteur, der die Sendung leitet. Und der sagt schon mal zu mir, Junge, geh einen Zacken zurück, schalt einen Gang zurück. Nimm die Gäste bitte ernst. Also bitte geh rein, schlichte. Jan, also ich mache das nicht so ganz alleine, die Sendung. Das heißt, du lässt dich auch von deinen Kollegen kritisieren. Ja, genau, aber sicher. Das meine ich. Ja, also sicher ist das nicht. Doch. Was meinst du, Jan? Sie wären der absolute König ihrer Shows. Weil Heinz Meiser ist ja auch ein Name, mit dem Bundeskanzler-Interviews gehabt, für alle ernsten und seriösen Sachen immer. Ja, das sind haben. Ja, pass mal auf, das sind ja, um mal zu sehen, was Objektivität heißt da, als wir die letzte Sendung gemacht haben, mit Kohl vor der Wahl und mit Schröder vor der Wahl, haben wir erst am Donnerstag mit dem jetzigen Bundeskanzler Schröder die Sendung gemacht, da bin ich furchtbar beschimpft worden hinterher. Und Sie sind auch von der CDU bezahlt und Sie müssen CDU-Mann sein. Ich habe auch kein Parteibuch. Und dann haben wir am Tag drauf mit Kohl die Sendung gemacht, weil die 5. oder 6. ich mit ihm gemacht habe. Und dann bin ich beschimpft worden, sind Sie von der SPB bezahlt, was mit Ihnen eigentlich los? Das sind diese subjektiven Eindrücke, die man manchmal hat, die man gar nicht erwecken will, die man eigentlich, man versucht wirklich objektiv zu sein. Das gelingt nicht immer. Dass die beiden zu dir gekommen sind. Warum kommen die Leute zu dir? Hans Meiser ist eine Autoritätsperson im Fernsehen, würde ich mal so sagen. Nee. Jan, wie Stefan Raab schon sagte, der Hans Meiser überall. Der Beste in seinem Fach ist immer der Hans Meiser, der Musik, der Fernsehens, der Unterhaltung. Ja, lass ihn mal antworten. Was meinst du, warum kommt Kohl, der ja nun sehr vorsichtig war mit seinen Auftritten, warum ist er zu dir gekommen? Also vielleicht zu einem deshalb, weil wir vor 5 oder 6 Jahren die erste Sendung gemacht haben und da hatten wir über 7 Millionen Zuschauer, so wie wir das noch nie gehabt in der Fernsehsendung. Mhm. Ich weiß auch nicht warum, aber damals war es so. Nachher sind es ein bisschen weniger geworden, aber es hat immer so zwischen 2,8 und 3,2 Millionen. Das ist viel für eine solche Sendung. Mhm. Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil die einfach denken, naja gut, der geht, der versucht zumindest fair zu sein. Hat dich der Regierungswechsel gefreut? Bestimmt. Na mal langsam. Ich gebe zu, was habe ich jetzt gemacht hier? Ich habe, wenn man so will, habe ich für die Große Koalition gewählt. Ich finde Wahlgeheim, wer es braucht, ist in Ordnung. Ich stehe dazu. Weil ich denke, 16 Jahre lang eine einzige Richtung, wenn es auch eine Koalition war, da gibt es Verhärtungen. Aber das wird bei dieser Regierung, wenn die 16 Jahre am Ruder ist, genauso sein. Also du hast SPD, CDU gewählt. Ich habe nur, eine Große Koalition. Mhm. Auch weil ich mal gelernt habe, dass in besonders wirtschaftlichen, sozial schwierigen Zeiten eben dann die Große Koalition, das war 66 so, und ich dachte, jetzt wäre es wieder so, dann vielleicht mehr bewirken kann. Wie sich herausgestellt hat, bewirkt das auch nicht viel mehr und es wird so weitergehen wie bisher. Jan, war es das? Nein. Jetzt aber, da sind sehr viele Leute in der Leitung. Ja, ich habe noch eine wichtige Frage. Ja, bitte, kurz, präzise bitte. Herr Meiser, wie stehen Sie zu Gewalt? Mal angenommen, jemand Ihrer Gäste in Ihrer Sendung neigt dazu, Ihren Äußerungen mit Gewalt entgegenzutreten. Okay, Frage ist klar. Ja. Wir haben seit dreieinhalb Jahren Sicherheitsleute im Studio. Ich habe nie gedacht, dass ich sowas brauche und wir brauchen das. Und bei uns wird jeder Gast, der ins Studio kommt, mit so einem Piepding abgepfiffen. Kann ich bestätigen, ich war bei jeder Sendung. Und wir haben Morgensterne heißen die Dinger und ich weiß nicht, Stilette und Springmesser und sowas alles festgenommen. Wir versuchen das zumindest auf die Art zu hintergehen. Wenn jemand einen Gast angeht, wenn es zu einer Schlägerei käme, da sind die Jungs mit den großen Oberarmmuskeln sofort zur Stelle und führen den raus. Gewalttäter haben keine Chance. Überhaupt keine Chance. Jan, danke. Tschö. Tschüss. Was denkst du zu Frau Schipanski? Haben wir vorgestern hier diskutiert. Ich habe die große Ehre, für eine große deutsche Fernsehzeitschrift, bei der es immer Gong macht am Freitag, eine Kolumne zu schreiben. Und ich habe geschrieben, weil da geht es um das Fernsehbild der Woche, da ist ja eine deutsche Autorennfahrerin bei der Rallye Paris-Dakar als dritte durchs Ziel gegangen, zum ersten Mal eine Frau. Und ich sage, warum werden da die Frauen nicht wahrgenommen bei uns? Nur Frau Schipanski wird überhaupt natürlich keine Chance haben, weil die politischen Verhältnisse anders sind. Verdammt nochmal, ich möchte mal endlich erleben, dass eine Frau, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn der Bundespräsidentin geht. Wie findest du sie, soweit du sie wahrgenommen hast bisher? Ich kenne sie nicht. Ich kannte sie bis Sonntag nicht, aber seit Sonntag gibt es ja viele Interviews und Diskussionsrunden schon mit ihr. Man hat so einen gewissen Eindruck. Ich habe einen Eindruck gewonnen von ihr. Mir gefällt sie. Dorman, ich muss da etwas zu sagen. Das sind alles so Momentaufnahmen, die man hat. Als Herzog zur Wahl stand, da haben wir auch mit Herzog und mit Rau damals so eine Sendung gemacht. Und ich habe gesagt, mein Gott, der als Bundespräsident, das darf nicht wahr sein. Ich glaube, das ist einer der besten Bundespräsidenten, die wir hatten. Es gibt noch ein, zwei andere sehr gute, aber das ist einer der besten, die wir hatten. Ich bedauere, dass er sich nicht mehr zur Wahl stellt. Und ich muss ganz einfach sagen, ich habe mich, als ich ihn zum ersten Mal kennengelernt habe, sehr getäuscht. Also ich denke... Er war ja auch kaum bekannt. Nein, er war, glaube ich, Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Genau, in Karlsruhe. Und ich habe ihn als tollen Mann kennengelernt und bin total begeistert von ihm. Hebt man eigentlich ab, wenn man mit so viel Prominenz immer zu tun hat? Das kann ich nicht beurteilen. Also ein Mensch in der Schülergasse hat mal vor mir ausgespuckt und hat gesagt, du Fernseharsch, kusch dich. So, und dann habe ich die Kenntnis genommen. Vielleicht hat er das Gefühl gehabt, ich weiß es nicht, vielleicht bin ich auch ein solcher, ich weiß das nicht. Ich bemühe mich nicht und es gibt ganz viele Menschen in meinem Umfeld, in meinem privaten, in meinem beruflichen Umfeld, in meinem Freundeskreis, die schon dafür sorgen, die auch wirklich nach Sendungen anrufen und sagen, hast du das eigentlich nötig? Bist du eigentlich bescheuert? Wie kannst du eigentlich das machen? Und ich meine, wenn man mit gesenktem Haupt dann schon davon geschlagen. Du bist nun mal einer der prominentesten Talkmaster in Deutschland, einer der prominentesten Leute überhaupt in Deutschland. Ja, was ist denn Prominenz? Ich mache das. Na nun, das ist aber jetzt kokett, wenn du sagst, du bist einfach ein sehr prominenter Mann. Frage, wie sehr hat die Prominenz und der damit verbundene Ruhm dich verändert? Nimmst du dich so ernst und wichtig, wie all die Menschen um dich herum dich wichtig nehmen? Ich weiß es nicht. Also ich freue mich. Wer erdet dich? Wer erdet mich? Die Menschen, die ganz dicht mit mir zu tun haben und mir leben. Doch, die gibt es natürlich. Also im privaten Kreis dann? Im Privat, aber auch im Kollegenkreis. Ja. Es gibt in dieser Teufelsbranche, in der wir leben, gibt es wirklich auch Freundschaften. Und es gibt auch wirklich Freunde. Ich meine nicht diese sogenannten politischen Freunde, die man hat, sondern wirkliche Freunde. Und die Jutta, die jetzt draußen sitzt, die ist mir so nah und die sagt dann auch, bist du eigentlich verrückt, wie kannst du das machen? Mhm. Ins Gartenüberanfall auch unterhalten vor der Sendung. Oder meine Töchter sagen das zum Beispiel. Oder Freunde sagen das. Meine Assistentin sagt das zum Beispiel. Da komme ich nach der Sendung rein, der Stolz gehört, tolle Sendung heute gemacht. Dann sagt sie zu mir, weißt du was? Das war wohl nichts. Mhm. A, B, C, D. Da wäre ich so klein und habe eine Stunde später mehr Aufzeichnung. Denk, was hast du denn verbrochen? Aber klar. Man erlebt ja bei vielen Leuten, die sehr im Rampenlicht stehen, seien es Politiker, seien es Leute aus dem Showbusiness, dass sie, obwohl man vielleicht von außen den Eindruck hat, wenn sie, weiß ich, 60, 70 Jahre alt geworden sind, sie sollten sich vielleicht jetzt in Ehre verabschieden. Hast du Angst, irgendwann vielleicht doch so diesem Medium verfallen zu sein, ich sag es mal, sogar süchtig zu sein, dass du nicht loslassen wirst können? Also ich bin süchtig nach Fernsehen und Radio. Mhm. Aber ich kann das, ich bin süchtig, gibt es zu. Also die nächsten 30 Jahre werden wir ins Mai. Aber nein. Ich habe zu Hörfunkzeiten, und ganz alte Freunde wissen das, habe ich mal so die Nase voll gehabt und habe gesagt, ich will nicht mehr vor das Mikrofon. Und habe 3 Jahre lang kein Mikrofon in der Hand gehabt als Reporter und habe kein Studio von innen besucht oder weiterhin. Habe halt Hintergrundarbeit gemacht. Das ist mir sehr gut bekommen. Und das kann ich mir auch im Fernsehen vorstellen. Mhm. Also man muss nicht immer vor der Kamera sein. Und das ist, denke ich, die eine Geschichte. Die andere ist natürlich, Bauch pinselt ein das, wenn man auf der Straße erkannt wird und ja, du bist eitel, bist du, ne? Ja. Also wer beim Fernsehen arbeitet, nicht eitel ist, der lügt schlichtweg. Ja. Natürlich bin ich eitel. Ich sage immer, die Brille rot, wenn sie warten, nicht sieht. Natürlich bin ich eitel. Mhm. Ich gehe auch die Maske vor dem Fernsehen, das ist mir schön. 1.32 Uhr, 42 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Nur 33, 45 Sekunden, hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Und unser Thema heute Nacht heißt, es sitzt neben mir Hans Meiser. Ihr könnt anrufen in Sachen Hans Meiser, was ihr ihn immer schon mal fragen wolltet. Telefonnummer 0180 5678 111 und weiter geht es mit Petra und die ist 22. Halt immer mein Ding, erst meine Brille hier, irgendwas verrutscht hier. So, hallo. Petra, hallo? Ja. Ja, hallo. Deine Frage an Hans. Ich wollte mal fragen, also welches Thema in Hans Meiser, das Sie bis jetzt moderiert haben, waren die lustigsten Momente und was waren die bewegendsten Momente bis jetzt? Also lustige hatten wir ganz viele gemacht. Wir haben einmal eine Sendung gemacht mit Klofrauen, da wurden wir, warum klingt das jetzt so hart? Ja, muss doch. Da wurden wir vorher furchtbar. Wie kann man sich mit Klofrauen, genau mit Klofrauen, weil die viel zu erzählen haben von Dingen, von denen wir sonst nichts wissen. Da haben wir eine Sendung gemacht mit Taxifahrern. Das war eine der komischsten Sendungen überhaupt. Einer kam aus München, einer kam aus Stuttgart-Kaltental. Einer kam aus Köln, einer aus Berlin und einer aus Dresden. Und dann hat der Stuttgarter zu mir gesagt vor der Sendung, sag jetzt mal, hör mal, soll die Person schmerzen wieder heim oder so, wie man im Fernsehen schmerzt. Sag ich, mach doch, was du wollt. Und ich habe die ganze Stunde lang nichts verstanden, weil jeder, und die haben sich untereinander auch nicht verstanden. Die eindrucksvollsten Sendungen, war das die zweite Frage? Ja. Oder die bewegendsten? Ja. Wir haben eine Sendung gemacht, Selbstmordbindestrich und die anderen, das erzähle ich immer wieder, weil das, da habe ich wie ein Schlosshund geweint hinterher, weil ich das, ich habe das auch nicht mit, also ich konnte es einfach nicht mehr. Wir haben eine Sendung gemacht, Kindheit in Nazi-Deutschland. Wir haben eine Sendung gemacht, meine Eltern waren Nazis. Hast du während der Sendung schon mal heulen müssen? In der Pause, ja. Vor laufender Kamera nicht? Es gab Situationen, wo mir schon Tränen gekommen sind. Mhm. Das war mir aber furchtbar peinlich, aber es ist einfach so, ich kann es nicht ändern. Entschuldigung, ich habe das unterbrochen. Nee. Also es gibt schon Sendungen, die ich ganz gerne in meinen Annalen, wenn ich sie dann mal schriebe, verzeichnet wissen wollte, aber es gibt auch ganz viele, die ich ganz gerne vergesse. Petra, war's das? Ja, und da wollte ich mal fragen, also mir fallen euch immer wieder neue Themen ein zu Sendungen. Petra, ganz ehrlich, es sind ja nicht immer neue Themen. Also manchmal werden sie ein bisschen gedreht und ich gebe zu, es gibt nicht so furchtbar viele Themenbereiche und im Augenblick ist es mehr so das Zwischenmenschliche, manchmal positiv, manchmal auch negativ. Es sind so 4, 5, nennen wir es auch Ressorts wie in einer Zeitung oder in einer Redaktion, die wir immer wieder bearbeiten und beackern. Da kommt es immer so ein bisschen auf die Sichtweise drauf. Gibt es eigentlich ein Thema, wo du sagst, darüber möchte ich nicht in meiner Sendung sprechen? Ja. Nämlich? Ich würde nie mit Päderasten sprechen. Warum nicht? Ich würde nie, ganz schlicht weg, weil ich denke, man muss diesen Menschen keine Plattform geben. Ja? Ich würde auch zum Beispiel nicht mit Rechtsradikalen in der Sendung sprechen. Ich habe einmal mit einem solchen ein Interview gemacht zu Hörfunkzeiten und das ist so in die Binsen gegangen. Und da ich mich so hinterher darüber geärgert, auch über mich selbst, weil ich dieses Menschen nicht mächtig wurde, das muss ich nicht haben. Und ich denke, ich bin natürlich in Lage, dass ich mir die Themen aussuchen kann, dass ich auch Nein sagen kann. Ich muss auch kein Thema machen. Neulich kam der Vorschlag aus der Redaktion und da erübrigt sich jetzt wirklich jeder Lacher. Lass mich in Ruhe, ich habe meine Tage. Und da habe ich gesagt, das muss ich auch nicht machen. Also dazu habe ich auch nicht den Zugang und ich weiß auch nicht, ob man das um 4 Uhr machen muss. Also ich denke, gibt es andere Themen. Petra, danke für den Anruf. Okay, bitte. Tschüss. Danke, ciao. Jetzt haben wir einen Fax hier. Ein Fax von Kai Loh. Und er fragt, hi, ich habe eine Frage an Hans Meiser, die mich doch brennend interessiert. Wie hat sich seine Sichtweise und sein Menschenbild den ganzen Jahren mit seiner Talkshow geändert? Hat sich das Menschenbild geändert? Finde ich eine gute Frage. Das hat sich schon geändert. In welche Richtung? Ich kann nicht verstehen, also... Wie soll ich das sagen? Denkst du weniger gut über den Menschen jetzt, nachdem du diese Sendung... Das ist keine Frage, aber gut oder schlecht zu denken. Also ich gebe jedem Gast, wenn der sagt, pass auf, ich möchte auf das und das Thema nicht angesprochen werden, dann akzeptiere ich das. Und manche sagen dann in der Sendung auf eine Frage hin, dazu möchte ich nichts sagen. Und ich habe aber in den Unterlagen die Antwort vorliegen und das akzeptiere ich dann. Ich wundere mich aber manchmal, dass trotz aller guten Vorbereitung, ich behaupte, die ist wirklich hervorragend, Menschen plötzlich sich auf ein Niveau herablassen und miteinander umgehen, das ist so wie die erste Sendung heute Mittag, 16 Uhr, wo wirklich in einer Sprache miteinander umgegangen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Menschen miteinander so sprechen. Und das tun die auch noch in der Öffentlichkeit. Also ich mache die Erfahrung hier in dieser Sendung, dass sich uns allen, die wir hier zuhören und mitmachen, manchmal wirklich Abgründe von menschlichen Existenzen auftun. Das passiert in deiner Sendung, in deinen Sendungen ja auch ab und zu. Also ich bin neulich zum Beispiel ausgeflippt, als einer sagte, ich bin doch nicht blöd und arbeite, ich kriege Sozialhilfe. Und ich sage, pass mal auf, ich bezahle deine Sozialhilfe und ich bin ja Stellvertreter, vielleicht kann ich ja die bezahlen, für einen Menschen, aber alle anderen zahlen die ja auch. Und ihr sagt, solange der Staat für mich da ist, muss ich nicht arbeiten. Das sagt er in der Sendung. Am liebsten hätte ich gesagt, weißt du was, Arbeitsamt kommt her, nimmt euch den Mann mit. Ja. Das kann es nicht sein. Also Menschenbild. Also hast du das Menschenbild schon verändert. Ist schlechter. Bist du kritischer, skeptischer den Menschen gegenüber geworden, nachdem du mit so vielen Dingen und Phänomenen konfrontiert worden bist? Ich bin vorsichtiger geworden, zu glauben, was manche Menschen erzählen. Dann haben wir ein anderes Fax von Antje aus Dortmund und die schreibt ein herzliches Hallo an Domian und den sympathischen Meiser, sagen wir es so. Wer hat es geschrieben? Meiser schreibt. Meiser, Antje. Naja, ich möchte fragen, welche journalistischen Herausforderungen der Hans sich noch erträumt. Es gibt ganz viele. Ich würde zum Beispiel liebend gern einmal ein Interview machen mit der englischen Königin, wollen viele tausend andere auch. Aber ich möchte nicht wissen, warum Charles mit und überhaupt und gegen und der andere auch noch. Sondern ich möchte einfach wissen, was eigentlich in dieser modernen Zeit eine Berechtigung, eine Monarchie hat, die eigentlich nur eine Art Schmuckstück für eine Nation ist und keinerlei demokratischen Grundansatz hat. Ja? Da wird einer geboren und plötzlich König. Fährt in Kutschen rum, im Rolls-Royce rum und in den Blumensträuße entgegen trägt immer hellblaue Hüte. Wenn welcher berechtigt? Wenn du es dir ausrufen könntest, wärst du gerne mal König? Bist du verrückt. Wenn du einen Tag König von Deutschland wärst, was würdest du machen? Die Frage ist schon so oft gestellt worden und ich habe darauf keine Antwort. Es gibt so vieles. Also ich denke, es gibt ein Problem. Wir haben uns vor der Sendung darüber unterhalten. Wir können froh sein, dass wir einen Job haben, erstens, der uns unheimlich viel Spaß macht und dem wir eigentlich verfallen sind. Und ich wünsche mir, es muss nicht jeder seiner Arbeit verfallen sein, aber dass dieses Elend, das durch Arbeitslosigkeit entsteht, dass das beendet wird und dass man ernsthafter in der Politik darüber redete, als dieser ständige Schlagabtausch zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften. Das kann ich nicht mehr. Also diese Frage zielt ja vielleicht auch in die Richtung, du hast so unendlich viel erreicht in der Medienbranche, im Fernsehbereich. Was wäre da eigentlich noch eine Steigerung im Hinblick auf Sendung, auf Sendeformen? Könntest du dir vorstellen, sowas wie Schmidt zu machen zum Beispiel? Das kann ich nicht. Nein. Ich kann nicht so Witze erzählen. Und der war bei mir zweimal in der Sendung. Da muss ich richtig kämpfen, um einigermaßen mithalten zu können. Das kann ich nicht. Der ist ein solcher genialer ja, Gigant, das, und wenn man ihn ein bisschen privat kennengelernt hat, so wie ich ihn durch die Arbeit kennengelernt habe, also natürlich verrennt er sich auch mal und er macht schon mal einen Witz, der nicht so besonders geschmackvoll ist. Gibt aber es ich denke, einer der. Ja, es gibt eins. Nämlich? Ich würde gerne die Geschichte machen wie bei CNN, Larry King, jeden Tag eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde und würde gerne abends den Politiker auf den Zahn fühlen, was sie tagsüber versprochen haben und genau wissen, dass sie es am nächsten Tag nicht einhalten werden. Und wo man solche Sachen hinterfragt, wie diese Korruptionsaffäre in der Europäischen Gemeinschaft, da jetzt in Brüssel, was, wo sind wir eigentlich? Oder dass irgendwelche Politiker sich selbst teure Wohnungen zuschanzen und Sozialmiete zahlen, obwohl sie eigentlich 2.000 oder 3.000 Mark für mitzahlen müssten. Ich nenne da keinen Namen. Und so eine Sendung würde ich gerne machen, nur ich glaube, die hat in Deutschland keine Chance. Also da ist der Spaß schon doch mehr wieder in Richtung Journalismus als denn in Richtung Unterhaltung. Klar. Das ist immer so eine... Als alter Nachrichten-Junkie, ne? Ja, bist du wahrscheinlich. Insofern bin ich doch ein bisschen süchtig. Cindy, 21, Ju. Ja, guten Morgen, Domian, guten Morgen, Herr Meiser. Hallo. Und zwar, ich habe eine Frage. Wie stehen Sie, Herr Meiser, zu Homosexualität? Das ist eine gute Frage. Ich habe damit überhaupt keine Probleme und bei mir im Betrieb arbeiten auch Kollegen. In unserer Branche arbeiten sehr viele ganz große Künstler, Theatermacher, Musiker. Die Hälfte der Branche ist schwul, ne? Fast. Ja, ich habe es nicht nachgezählt. Oder lesbisch oder was. Viele, ja. Aber ich denke, das hat, ich sage auch gleich noch was Kritisches dazu. Ich denke, es hat nichts mit dem Job oder den Menschen als solchen zu tun. Was mich ein bisschen stört, ist, wobei ich mir das erklären kann, ist dieses, was heißt eigentlich dieses Ausrufezeichen, das gelbe hinter sich? Das heißt, ich werde das nächste Helga nehmen. Ach so. Mhm. Ja, wir wissen, was da passiert. Was mich ein bisschen stört, ist immer dieses, ey, ihr müsst kommen, ich bin schwul oder ich bin lesbisch oder ich bin, ich weiß nicht, bi oder tri oder quattro oder sonst was, ich weiß, das stört mich ein bisschen. Also die mit der Fahne hochhalten rumlaufen und sagen, ich bin berufsmäßig schwul. Ich bin Gewerkschaftsschwuler. Ja, so, das stört mich ein bisschen. Finde ich auch sehr ätzend. Ja? Ja, sehr. Klasse. Kann ich überhaupt nicht so. Das stört, sonst habe ich damit keine Probleme. Hoffe ich zumindest. Cindy, war es das? Nein. Und zwar wollte ich wissen, wie alt Ihre Freundin ist, Herr Meiser. Stand in der Zeitung, 32. Warum? Ah ja, und dann noch die Frage. Warum lachen Sie? Bitte? Warum lachen Sie? Nee, weil Sie sagten, stand in der Zeitung. Die Zeitung weiß wohl immer meistens mehr. Ach so. Also um dazu einen Satz zu sagen, die Zeitungen wissen immer 99% mehr als die Betroffenen, über die sie berichten. Aber damit haben wir das Thema auch abgehalten. Cindy, noch eine dritte Frage. Ja, und wie Ihre Frau und Kinder reagierten, als Sie dieses hörten, dass Sie eine jüngere Frau haben? Also ich nehme eigentlich für mich in Anspruch, was ich auch meinen Gästen zugestehe, dass ich dann sage, irgendwo ist Schluss, aber um die Frage mit einem Satz zu beantworten, dieses eine Thema war längst, auch wenn es in der Zeitung anders dargestellt wird, meine Freunde, meine Bekannten, unsere Familie und alle Beteiligten wissen es, längst abgeschlossen, als dieses andere Thema begonnen hat. Ja, und dann wollte ich noch ein Autogramm von Ihnen haben und vom Dom, ja. Cindy, wir rufen dich gleich nochmal an und schreiben deine Adresse auf, okay? Okay, herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss. Ausrufungszeichen Helga. Helga ist 32. Ja, und wartet schon ganz lange. Ja. Hallo Helga. Ja, hallo. Ja, ich bin, wie gesagt, etwas aufgeregt. Was ist ja, ich wollte etwas Privates fragen, wenn es nicht zu aufdringlich ist. Und zwar, mir ist aufgefallen in den Sendungen, wenn zum Beispiel dieses Thema Sexualität und sowas geht, ja, da winden sie sich immer so ein bisschen raus. Also besser gesagt, meiner Tochter ist das aufgefallen, die ist jetzt 10 geworden. Du meinst, ihm ist das peinlich, oder wie? Ja, also so. Ist das so? Ja, und deshalb wollte ich auch fragen, zum Beispiel, ja, bei seinen Töchtern mit der Aufklärung, hat er sich ja auch so rausgewindet, oder? Nein. Also zwei Fragen. Erste nicht. Frage, ist dir das peinlich in der Sendung? Also ich gebe zu, ich habe, und die Kollegen lachen schon, und vor gewissen Sendungen laufen die den ganzen Tag durchs Haus und immer wenn wir begehen, sagen sie, Hans, das Wort heißt Sex. Also das ist so ein Hintergrundding, aber es ist so bei mir im Betrieb. Nein, ich habe keine Probleme mit der Sexualität, weder aktiv noch passiv noch verbal noch es zu hören. Ich habe Probleme, gewisse Dinge auszusprechen, gewisse Worte auszusprechen und ich denke, es gibt so Worte wie miteinander schlafen oder sich lieb haben, aber heutzutage sagt man andere Worte, ich knall dich und weiß ich was und da, mit diesen Worten, mit dieser Fäkalsprache habe ich Probleme und da tue ich mich schwer, gebe ich recht. Und die zweite Frage war, wie die Aufklärung gelaufen ist mit den Töchtern. Also die Aufklärung ist, denke ich, jeder versucht das ja auf irgendeine Art, und das ist ja ein ganz diffiziler Bereich auch, zu tun und gut zu tun. Ich glaube, dass meine, also dass die Mutter meiner Töchter und ich, dass wir das sehr gut gemacht haben. Und wenn ich mich mit meinen Kindern darüber unterhalte, und die haben auch gar keine Probleme zum Beispiel, darüber ganz offen zu sprechen, ja, dann ist das, denke ich, auch ein Beweis dafür, dass wir das gut gemacht haben. Wobei ich sagen muss, wir haben es nicht ganz alleine gemacht. Die gehen beide auf eine Schule, in der es einen hervorragenden Biologieunterricht gibt, einen sehr offenen Biologieunterricht gibt, einen sehr tatkräftigen und die Dinge beim Namen nennenden Biologieunterricht. Ich denke, beides zusammen ist eine gute Mischung gewesen. Bist du denn frei erzogen worden? Ich bin, ich bin Alt-68er, aber ich meine, bevor ich Alt-68er wurde, war ich natürlich auch mal 12 oder 13 oder 14 Jahre alt. Und ich bin in einer sehr liberal, toleranten Familie sehr offen erzogen worden. Wie schön, und ich bin aufgeklärt worden und ich bin, ich habe gar keine Probleme. Der erste Sex, wie alt warst du? Da war ich relativ alt, 17. 17? Also heute fahren die ja wohl schon mit 12 an, also ich weiß es nicht. 17 Jahre, das ist relativ alt, ja. Ja, relativ alt, aber ich bin ja auch ein alter Knacker. Helga, war's das? Nee, ich hatte also noch was. Also ich habe das auch aus der Zeitung gelesen, dass der Hans Meiser Papa wird. Ja. Und jetzt wollte ich mal fragen, wie er sich so als später Papa in Anführungszeichen fühlt. Wollen Sie es wirklich wissen? Ja. Na, wir wollen mal raten. Ich glaube, fantastisch, oder? Ich freue mich wie ein Tier. Ja, weil Sie hatten ja schon mal so Sendungen, auch mit später Papa und sowas. Und also dazu muss ich eins sagen, die Sendungen, die wir machen, die Themen, haben mit meinem Privatleben und mir überhaupt nichts zu tun. Also Helga, er freut sich tierisch und das sei ihm auch gegönnt. Danke für den Anruf. Tschüss. Ciao. Guido. Hey. Nee, Junge. Nehmen wir jetzt. Guido, 26. Guido hat aufgelegt. Schade. Dann haben wir Susanne und Susanne ist 28. Ja, hallo. Ja, Susanne, guten Tag. Guten Abend, ihr beiden. Ja. Also bevor ich zur Frage komme, möchte ich einfach mal eine Feststellung machen oder meine Meinung äußern. Ich finde Talkshows allgemein, also wie sie jetzt auch im deutschen Fernsehen hier laufen, einfach nur schrecklich. Diese Leute, es ist ja jetzt auch schon angedeutet worden, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, was diese Leute sich dabei denken, sich da hinzusetzen und über ihre intimsten Sachen zu sprechen, keine Hemmschwelle zu haben. Okay, das ist so eine ganz allgemeine Äußerung darüber. Sag doch mal was Konkretes. Er ist denn unser Gast heute Nacht zu seiner Show, zu seiner Talkshow. Heute auch zu anderen oder zu anderen Themen. Ich sag zu allem was, wenn es passt. Jetzt ein gewisses Thema habe ich jetzt nicht im Kopf, weil ich das jetzt nicht so verfolge auch. Ich weiß, da war wohl auch mal eine Frau bei ihm, die hatte also ein unglaubliches Aggressionspotenzial und sagte, also ich könnte jeden umbringen und ich könnte, bin also unwahrscheinlich aggressiv. Mhm. Also auch diesen Sinn, ich verstehe es nicht. Mhm. Und einfach auch die Frage dann, was wollen Sie, Herr Meiser, oder was wollen Ihre Kollegen, auch die Sendung aufziehen, einfach erreichen? Ganz einfache Antwort, was die Kollegen erreichen wollen, weiß ich nicht. Was ich erreichen will, ist ganz einfach. Wir machen ein Fernsehprogramm. Wir machen etwas, was Neuhochdeutsch Infotainment heißt, was immer dies sein mag, übersetzt möglicherweise eine Mischung aus Information und Unterhaltung. Und das ist so wie überall im Leben. Man liest sich in der Zeitung auch nicht jeden Artikel durch. Man kauft sich am Zeitungskiosk, also ich kaufe mir selten Motorradmagazine oder sowas, weil mich das einfach nicht interessiert. Und auch im Fernsehen schaue ich mir nicht alles an. Ich bin zum Beispiel ein gnadenloser Freak von Alfred Biolek. Nicht nur, weil ich bei ihm als Salzburger Nochern kochen durfte und backen durfte. Und ich schaue mir auch nicht jede Biolek-Sendung an. Ich denke, der Vorteil dieser vielfältigen Programme ist, dass man sich anschauen kann, was man anschauen will. Und wenn man nicht will, muss man ja nicht. Wobei ich Ihnen recht gebe, Susanne, das hatten wir aber gerade schon mal besprochen, ich wundere mich manchmal, wie weit Gäste in der Sendung gehen, die in der Recherche längst nicht so weit gegangen sind, was dann in der Sendung rauskommt. Als wenn da so ein Nachbrenner gezündet wird. Und dann habe ich manchmal auch, ich kann mich an den Fall auch noch erinnern, das war eine sogar Altenpflegerin, und wir bekamen sehr viele harsche Reaktionen nach dem Motto, ich möchte meine alte Mutter nicht dieser ich werde jetzt die Vokabeln nicht wiederholen, überlassen, wer weiß, was die da antut. Könntest du dir denn vorstellen, ich meine, das ist wahrscheinlich schwer jetzt zu abstrahieren, könntest du dir vorstellen, zu einem privaten, persönlichen Thema in eine solche Talkshow zu gehen, wie du sie machst? Nein. Ich meine ihn. Nein, weil einfach... Liebelein, ich meinte jetzt den Hans und dann kommst du da. Ja. Im Grunde genommen bin ich hier auch in einer Sendung, wo ich auch jetzt schon eigentlich mehr Privates ausgelassen habe, als ich möchte. Oder als ich vorhatte. Wobei ich denke, das kann man immer noch in so einem gewissen Rahmen so machen. Ich denke, es gibt Themen, wo ich hingehen würde. Ja. Ich denke aber, es gibt auch Themen, wo ich nicht hingehen würde. Also ich würde bestimmt nicht zu der Sendung gehen, das erste Mal, als ich nicht konnte oder so. Mhm. Weil das hat jeder Mann gehabt, und der sagt, er konnte immer und kann immer, lügt oder spinnt oder ist selbst überzeugt. Zu was für einem Thema würdest du gehen? Ach, ich rieche mich ja auch gerne auf. Mhm. Ich verliere ja auch ganz gerne mal die Kontenance, und ich würde gerne zu politischen Themen schon ab und zu mal so dem einen oder anderen Politiker, ohne Rücksicht darauf nehmen zu müssen, dass ich der Gastgeber bin, gehen und dem mal so richtig die Meinung blasen. Du sagst gerade, du regst dich gerne auf. Bist du ein schwieriger Kollege? Bist du cholerisch manchmal und tickst richtig aus? Scheißt doch schon mal die Leute zusammen? Also natürlich. Also das Problem ist ja, ich bin ja nicht nur Talkmaster, wie das Ding auch immer heißt. Du bist Produzent deiner eigenen Sendung, halt auch Produzieren. Wir machen auch viele andere Produkte, und wir arbeiten mit dem Mitteldeutschen Rundfunk. Und ich denke, wenn man jemanden zwei oder drei oder viermal das Gleiche sagt und das funktioniert dann nicht, dann kann man auch schon mal laut werden. Also das wissen die Leute vielleicht auch gar nicht. Du hast früher Bärbel Schäfer produziert, du machst die Birte, produzierst Birte. Wen noch bei RTL? Bei RTL nicht zu produzieren, für den Mitteldeutschen Rundfunk eine Sendung, eine sehr erfolgreiche, nämlich MDR hilft, einen Fall für Escher. Wir produzieren jetzt ab März eine zweite Sendung, von der ich überzeugt bin, sie ist auch sehr erfolgreich. Wir haben Fernsehserien gedreht, wir haben Spielfilme gedreht, und ja, wir machen so vieles. Mhm. Und das sind so Sachen natürlich, die im Hintergrund weiterlaufen, und dann gibt es Stresssituationen, deren ich manchmal auch nicht Herr werde. Ist das ein Satz gewesen? Man versteht dich. Und danke. Natürlich flippe ich mal aus. Wenn einer sagt, er flippt nie aus, der hat auch irgendwo einen Sprung in der Schüssel. Du verdienst dann ja eine Schweinekohle. Was machst du damit? Ich verdiene sicherlich gut, ja. Gebe ich zu. Aber was mache ich damit? Häuser, wenn du mich jetzt fragst, wie viel Geld ich habe, ja, irgendwie so ein bisschen so, aber das ist nicht so, ich lebe auch gut. Bentley? Ich lebe auch gerne. Bentley? Ich bin nicht schon aus Gottschalk. Nein. Also relativ normal lebst du? Ich hab eine Doppelhaushälfte. Mhm. Sieht von außen aus wie ein Siedlungshäuschen aus den 90er Jahren. Und gehst wie Harald Schmidt zu Aldi einkaufen? Nee, ich gehe in den Rewe-Markt, um die Ecke rum. Aldi ist so weit, da müssen wir Auto fahren, zum Rewe-Markt kann ich laufen. Susanne, ja? Du gehst nicht zu Talkshows, das haben wir ja schon mitgekriegt. Ja, ich habe das jetzt nicht ganz verstanden. Ja. Also würde ich auch nicht machen. Ja. Es ist, aber warum gucken Sie denn dann? Eine kurze Frage. Ob Herr Meiser, reizt Sie denn auch nochmal irgendwie was ganz anderes zu machen? So einfach so einen Kick in dieses Nachmittagsprogramm zu bringen? So ein Talkshow-Abbruch einfach so. So. Naja, was er gerne möchte, hat er gerade schon erzählt. Was er ich würde gerne so eine politische Sendung machen, wie es sie in Deutschland bislang so noch nicht gibt, so wie Larry King. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen, dass dieser Herr mit diesen großen runden Brillengläsern, diesem etwas kantigen Gesicht und den breiten Hosenträgern bei CNN, den ich wirklich über alles schätze, und der es geschafft hat im amerikanischen Fernsehen, und diese sind nun wirklich so grottenschlecht, dass man eigentlich froh sein kann, dass man zumindest bei uns einige deutsche gute Programme empfangen kann. Das ist ein sehr, sehr gutes Format, wie das bei uns so schön heißt. Und das würde ich gerne machen. Und der macht auch einen Bogen von Monika Lewinsky bis hin zur wirklich harten, wichtigen Politik. Susanne, tschüss. Ja. Es sind noch andere Leute da. Tschüss. Jetzt ist Dieter dran. Und Dieter ist 48. Dieter? Hallo? Ja, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Also ich verfolge die Sendung jetzt die ganze Zeit schon. Ich habe also angerufen, weil ich den Hans Meiser mal fragen wollte, wie er das schafft, einfach seine Beherrschung zu behalten, selbst bei obersten Gästen, die ihn oberabnerven. Das sieht man so manchmal im Zucken im Gesicht, wenn man das so sieht. Und ich bewundere ihn dafür, weil andere Leute haben das nicht so drauf. Ich wollte den Hans Meiser mal fragen, wie er das schafft. Macht er autogenes Training oder macht er sonst was? Nee. Dieter, ganz einfach. Ich habe schon mal gesagt, viele Menschen im Fernsehen machen ja Fernsehen ganz alleine. Es gibt keine Regisseure, es gibt keine Redakteure, es gibt keine Aufnahmeleiter, keine Sekretärinnen. Es sind nur sie, die Fernsehen machen. Ich sage, ich mache allein nicht Fernsehen. Ich verkaufe, habe ich schon mal gesagt, um Entschuldigung, aber es ist einfach so, ich bin Kellner eines Produktes, das in der Küche gekocht wird, und ich habe so einen kleinen Mann im Ohr, der ist so mini klein. Und da ist immer der leitende Redakteur mit drauf. Ich werde also von hinten, die sagen schon mal, nicht aufregen, Hans, Boss, ganz ruhig bleiben. Und die holen mich schon runter, weil die genau dasselbe merken. Und ansonsten, mir macht der Job so unglaublich viel Spaß. So, Herr Meiser, wenn ich das manchmal so beobachte, und ich gucke ja da so ein bisschen so mehr in das Augenspiel, ne, dann sieht man manchmal, wie Sie wirklich gnadenlos die Augen wegdrehen und einfach sagen, mein Gott, warum nervt dieses Arschloch einfach so? Also was Sie gerade so ausgesprochen haben, manchmal denke ich das auch. Ich sage jetzt nicht bei wem und wie, aber es ist natürlich letztendlich so. Letztendlich finde ich das doch wirklich manchmal doch. Dieter, klar, letztendlich finde ich das aber auch sympathisch. Das ist mir sympathischer, wenn ich merke, dass ein Moderator, dass dem auch innerlich mal die Hutschnur platzt. Also wenn ich einen Moderator sitzen habe, der wirklich alles super perfekt, aalglatt, professionell runterspult. Ne? Ja, gut, da haben wir ja nur ein paar perfekte Beispiele im deutschen Fernsehen für. Aber für diese gewisse kleine menschliche Regung kann ich einfach nur sagen, dafür liebe ich diesen Mann. Na wunderbar. Danke. Tschüss, Dieter. Alles klar, tschüss. Danke. Tschüss. Ciao, tschüss. Gunnar, 44 haben wir noch. Gunnar? Ja, hallo, schönen guten Morgen. Ja, hallo. Hier ist Gunnar. Ja, deine Frage. Ja, meine Frage. Ich verfolge ja nun schon längere Zeit die Sendung, auch die Sendung mit Hans Meiser. Mhm. Und mir gefällt das eigentlich sehr gut, wie Sie jetzt hier so am Bildschirm sitzen. Die passen sehr gut zusammen. Mhm. Sind mir sympathisch. Ja, und machen die wir gleich weiter. Halt total eine neue Sendung zusammengestalten. Meiser Dom, ja. Wegen mir aus, ja. Mit dem politischen Hintergrund, was Hans Meiser eigentlich vorhat. Sie können alle zwei sehr gut auf Menschen eingehen. Was mich an den Talkshows nachmittags ein bisschen stört, dass die zurzeit alle unter Niveau sind. Versuchen Sie doch zusammen irgendwie mal was ganz Neues. Wir setzen uns zusammen. Und wir werden ein ganz tolles Talkshow-Konzept entwickeln und ihr werdet von den Socken sein. Nächstes Jahr kommt das dann auf den Schirm. Wo auch immer. Ne? Wo auch immer. Vielleicht Co-Produktion RTL, WDR, das ist ja was ganz Neues immer. Ja, so neu ist es nicht. Wir produzieren ja auch, oder co-produzieren auch mit dem Mitteldeutschen Rundfunk. Stimmt, ja, genau. Also, das ist ja kein Problem. Ja. Außerdem bin ich nicht RTL, ich bin Kreativ. Ja, natürlich. Wegen der großen Wert. Und Kreativ ist ja das Kürzel für Kreativ. Wie kreativ, das ist so ein bisschen Wortspielerei. Vielleicht schaffen wir das, Gunnar, okay? Gunnar, tschüss. Alles klar, tschüss. Ciao. Was mir gerade eingefallen ist, das habe ich neulich der Bärbel Schäfer auch schon mal gesagt. Es gibt etwas, was mich immer... Ich bin nervös, jetzt hat mir so ein Nagel abgefitzt hier und Blut hier. Ich habe auch noch Angst vor der Kamera. Unendlich auf die Nerven gehen bei den Talkshows, auch bei dir. Mhm. Das sind die Anklatscher. Warum in Gottes Namen gibt es die? Es gibt manchmal so tiefe, bewegende Momente, auch in deiner Talkshow. Und dann gibt es irgendeinen, mit Verlaub, jetzt dusseligen Menschen, irgendwo, der Pavlov-mäßig dann anfängt zu klatschen und alle klatschen nach. Es würde viel mehr wirken, wenn es in der Stille nachklingen würde, was das die Leute gesagt haben. Warum ist das so? In allen Talkshows. Das ist eines dieser Dinge, die wir übernommen haben aus Amerika. Ja, ja. Und das ist manchmal dämlich. Also das gibt es bei dem Bio zum Beispiel. Also weil der Bio hat keine Anklatscher. Mhm. Da wird wirklich nur geklatscht, wenn die Leute das Gefühl haben, jetzt muss man auch mal klatschen. Wir klatschen die auch schon. Das weiß ich auch nur, weil bei mir in der Sendung war. Es gab auch schon Fälle, wo die Menschen von sich aus... Ja, natürlich, haben. Ja, ja. Die haben auch Sendungen gemacht, gerade bei Selbstmord und die anderen Fragezeichen. Da habe ich gesagt, Kinder, ich möchte nicht, dass angeklatscht wird. Bitte überhaupt nicht. Ah, ja. Und wenn dann Beifall kam, war der wirklich ernst und von Herzen. Also es gibt, ich sag mal, einen vorgegebenen Klatscher und es gibt auch einen Beifall von Herzen. Hans Meiser war hier. Ich bedanke mich ganz herzlich. Hat Spaß gemacht. Freue mich sehr. Einen schönen Gruß an Stefan und Steffen, 22 und 29. Ich glaube, die Sendung ist vorbei. Ihr Lieben, ihr kommt nicht mehr dran. Was habt ihr morgen für ein Thema? Weißt du's? Ich bin morgen am Bodensee und morgen ist aufgezeichnet, habe ich 14 Tage gemacht, weiß ich nicht. Also morgen kommt auf jeden Fall auch wieder Hans Meiser bei RTL. Vielen Dank fürs Kommen, alles Gute weiterhin, viel Erfolg. Danke, tschüss. Auch, ciao. In der Technik war Jeanette Krause, wir sind morgen wieder da. Radio 1 live, wieder Fernsehen, 1 Uhr. Und ihr könnt wie immer schon ab 0 Uhr anrufen, auch morgen Nacht wieder unter der bekannten Nummer 0180 5678 111. Schöne Nacht, bis dahin, ciao. Tschüss.